Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Eintrag bei den Legenden ZA Tagebüchern. Ein neuer Tag ist in Illumina City angebrochen und für uns ist das hier quasi auch ein Tageswechsel. Wir hatten gestern Abend, also heute ist der, oh Gott, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, der wievierte, der Samstag, aber der wievierte ist heute? Der 16. war Release? 17., 18. müsste es sein. Samstag, der 18., fingers crossed, und das ist die erste Aufnahme heute. Wir haben gestern Abend noch ein bisschen gespielt, dann keine Aufnahme zu gemacht, weil es dann doch zu spät war und wir uns in Trivialitäten verrannt haben und jetzt dann doch noch eine Weile gespielt, bis zu dem Punkt, wo wir mit einem gewissen Clan, den wir schon aus den Trailern kennen, zu tun haben, beziehungsweise das erste Mal davon von diesem Clan aktiv hören, innerhalb der Hauptmission. Da geht es nämlich um einen mysteriösen Anruf, den unser Sidekick bekommen hat und mögliche Geldsorgen, Anrufe dann an uns und so weiter, das würden wir dann weiterverfolgen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt geht unser jetziger Eintrag. Ja, das letzte Mal hatten wir uns ja Fragen gestellt darüber, welche Megamanie-Pokémon uns jetzt hier erwarten. Wir hatten ja den Anruf von Vincent bekommen, oh, da sind noch mal welche. Wir hatten ja die erste Fuhre an Kamerupt und wie sie alle hießen, gemacht gehabt. Und da hatte ich dann die große Theorie, ja, vielleicht ist es ja nicht repetitiv genau dasselbe wie zuvor, sondern es ist dann ein großes Megamanie-Pokémon oder so, was man dann gemeinsam als Freundesgruppe macht. Aber nein, es sind doch noch mal drei. Welche Megamanie-Pokémon wurden uns jetzt hier quasi als Mission kredenzt? Das wären Bibor. Ich spreche das normalerweise immer anders aus, für alle, die es nicht wissen, aber ich kann das gerade noch nicht. Ich habe noch keine Kraft dafür. Bibor-Kraft. Keine Bibor-Kraft. Dann Resladero und Bonnet. Ja, eine interessante Kombination. Natürlich hat auch alles Pokémon, die eine Mega-Entwicklung haben. Eine Resladero, ein neues Mega-Pokémon, was dann hinzukommt. Bibor und Bonnet. Zwei Altbekannte, so ein bisschen nach dem Schema fortfahrend, wie es jetzt in der ersten Runde der Fall war mit Sarzenia. Ja, wir haben dann erstmal uns wieder auf Trivialitäten gestürzt, ganz eifrig. Ich glaube, das war wirklich unsere erste Reaktion, auch gestern spätabends, dann zu sagen, ach nö, jetzt die Hauptmission weiterzumachen. Wir dümpeln weiter rum, wir haben wirklich unfassbar viele Pokémon gefangen in den jeweiligen Wildarealen, die wir auch nochmal neu freigeschaltet haben. Dann haben wir, oh Gott, was haben wir noch gemacht? Das obligatorische Questen. Du hast ja auch verschiedene Sidequests, Nebenquests gemacht und so. Was hast du da so auf dem Radar gehabt? Wir können auch mal zu Bibor zurückkommen. Ich habe gegen eine Bibor-Expertin gekämpft. Sie war ein Kind und sie hatte eigentlich nur Kokuna dreimal und einmal Bibor, aber ist egal. Zum Beispiel, ich habe auch so zwei Special Quests, sag ich mal, die auch wiederkehrend sind, mehr oder weniger gefunden. Und zwar einmal kann man sich bei einer Frau Kontaktlinsen holen, die will dann immer mit ganz bestimmten oder von ganz bestimmten Pokémon die Mega-Entwicklung während eines Kampfes sehen. Der erste Kampf, den habe ich schon gemacht, das wäre jetzt Kamerupt gewesen. Und dann kriegt man halt Kontaktlinsen, in dem Fall sind die so mit Flammen und mit Herzen zum Beispiel. Dann gibt es noch eine andere Frau, durch die bekommt man dann verschiedene Haarfarben. Ihr muss man dann zum Beispiel vier verschiedenen Flabébés bringen. Da habe ich schon mal mit angefangen. Genau, also sowas gibt es halt auch. Ja, ich habe jetzt aber da auch jetzt mir nicht alles gemerkt. Es waren teilweise noch ein paar niedliche Aufgaben auch dabei. An eine kann ich mich noch erinnern, die war irgendwie ein bisschen special, weil wir mussten ein eingefrorenes Kamaub oder ich musste ein eingefrorenes Kamaub auftauen. Das war auch irgendwie ganz witzig. Die habe ich auch ganz zufällig gefunden, die Quest. Ich habe mal so zwischendurch auch auf die Karte geguckt. Ich weiß auch nicht, inwiefern neue Quests dazukommen, wenn man eine abgeschlossen hat. Keine Ahnung. Theoretisch könnte man durch die ganze Stadt laufen und alle Quests erstmal annehmen. Man muss die ja nicht unbedingt gleich erfüllen, theoretisch. Und dann könnte man gucken, ob gleich wieder neue dazukommen oder ob halt erst eine dazukommt, wenn man eine gelöst hat. Da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Und ich habe, als ich heute Morgen aufgewacht bin und im Bett lag und an meine Decke gestarrt habe, habe ich über das Spiel ja auch nachgedacht. Und mir ist so ein für mich ganz wesentlicher, großer, negativer Punkt eingefallen. Ich weiß nicht. Da bin ich mal gespannt, Also es gibt ja verschiedene Punkte, die man da nennen könnte. Natürlich so die Performance, Grafik und so weiter, die üblichen Game Freak-Verdächtigen, die Häuserfassaden und so. Ne, generell die Texturen in der Switch 1-Variante. Es gibt ja viele verschiedene Kritikpunkte, die man dem Spiel zurecht ankreiden kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was das jetzt für ein Punkt ist. Ja, das ist tatsächlich nichts dergleichen. Es ist einfach nur, dass ich es richtig schade, traurig und total blöde finde, dass du in keiner Art und Weise mit deinen Pokémon kommunizieren kannst oder interagieren kannst. Das Einzige, was du machen kannst, ist dich auf eine olle Bank setzen und dann stehen halt alle deine Pokémon vor dir und gucken dich an. Das war's. Du kannst sie nicht ansprechen, wenn sie neben dir herlaufen. Du kannst nicht wie in anderen Spielen mit ihnen campen oder picknicken oder sonst irgendwas. Dementsprechend kannst du sie auch nicht waschen oder mit ihnen spielen oder so. Ich weiß nicht, erleuchte mich, wenn da irgendwas schon vorher bekannt war, dass da vielleicht noch so ein Gimmick oder so ein Feature kommt, würde ich mich sehr drüber freuen. Aber bis jetzt ist halt einfach noch gar nichts. Und es gibt ja auch viele Pokémon, die so mit Freundschaftsgedöns sich irgendwie entwickeln und ist ja vielleicht nicht so, dass das dann nicht gehen würde, aber trotzdem finde ich das einfach sehr, sehr schade, dass dieses Interagieren mit den Pokémon so auf der Strecke geblieben ist. Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das hatten wir vorher gar nicht angesprochen gehabt, aber da bin ich komplett bei dir. Es fühlt sich falsch an, wenn man sein Pokémon, gerade weil man aus anderen Spielen das kennt, selbst, ich glaube aus Strahldiamant und Leuchtende Perle, was ja auch kein bahnbrechendes Pokémon-Spiel war, da war es ja auch so, dass die Pokémon, meine ich, ebenfalls interagieren mit einem, wenn man sie anklickt, ne, die Begleit-Pokémon. Und hier fühlt sich das irgendwie wirklich an, als ob man mit einem Phantom spazieren geht. Ne, also keinerlei Interaktion möglich. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur so Aluhut, wir wissen ja gar nicht, was genau konkret im DLC dann vorhanden sein wird. Dadurch, dass im Kontext des Spiels hier sich das mit dem fehlenden Interagieren der Pokémon so ein bisschen wie ein Fremdkörper anfühlt, könnte man den Aluhut aufsetzen, dass das ein Feature ist, was bewusst rausgenommen wurde, um es dann als Bonus im DLC, ne, als Feature dort noch mit reinzupacken. Ähnlich wie es damals bei Schwert und Schild war, halt dort mit einer anderen Backstory, mit einem anderen mit einer anderen Produktionsgeschichte. Aber da kam ja auch dann die Folge, die Partner-Pokémon, die Follow-Pokémon, die einem hinterherrennen, kam ja auch erst in den DLC-Gebieten mit hinzu. Von daher vielleicht irgendwie so in der Richtung, dass man da im DLC was erwarten könnte. Aber per se bin ich da komplett bei dir. Ich hoffe es. Solche Gedanken habe ich dann morgens, nachdem ich aufgewacht bin. Auch interessant, ne? Ja, aber ich nach dem Aufwachen habe morgens Ich habe den Illumina City Theme Soundtrack Ohrwurm des Todes. Also ja, in allen Varianten. Das ist halt, also gerade als jemand, der Pokémon-Soundtracks immer wieder rauf und runter hört, ich würde mir wünschen, dass da mehr Soundtrack-Variation in Illumina City möglich wäre, außer diese Tag- und diese Nacht-Variante, weil es wird dann doch, der Soundtrack wird dann doch auf Dauer irgendwie eintönig, habe ich das Gefühl. Ehrlich gesagt kriege ich das gar nicht so mit. Ja. So der ist halt so, wie du auch schon mal gesagt hast, so fahrstuhlmusikig, der läuft halt. Und ich konzentriere mich dann halt auf das, was halt gerade geschieht, was ich gerade mache, was ich gerade suche, wie auch immer. Ne? Von daher, ja. Ja, aber dadurch, dass man, die Logik dahinter kann ich verstehen, dass es halt nur in dem Fall zwei Musikbits als Standard hier in Illumina City gibt. Ne? In Pokémon war es ja immer so, dass pro Stadt ein Musikstück oder zwei Musikstücke, ne, je nach Tag- oder Nachtphase, dann halt existieren. Hier ist es, dadurch, dass wir hier nur die Stadt als spielbares Szenario, als spielbaren Raum haben, fällt mir das als Soundtrack-Fan gerade von Pokémon-Soundtracks wirklich sehr, sehr stark auf. Ja, aber ne, wie gesagt, nochmal back to topic, wir haben so ein bisschen rumgedümpelt, wir haben wieder alles andere gemacht, außer die Hauptquest. Und ich finde, da sind wir auch wirklich gestern Abend nochmal sehr, sehr stark zu dem Ergebnis gekommen. Wir haben ja wirklich nochmal irgendwie ein, zwei Stunden mit total, ja, in Anführungsstrichen belanglosen kleinen Dingen, die aber Spaß gemacht haben, wirklich zugebracht. Und da merkt man auch die Stärke dieses Spiels, dass man wirklich diese Hauptstory getrost ignorieren kann und trotzdem einen unfassbar großen Spielspaß mit rausziehen kann. Schon, ja, das stimmt. Und wir haben noch was gelernt. Ich weiß nicht, ob wir das gestern noch gemacht haben oder heute früh, aber das ist ja auch wurscht, denn wir haben von Alton oder halt Sita, je nachdem, haben wir noch eine Kleinigkeit technisch basiert mit unserem Smart Rotom gelernt. Welcher neue Trick ist jetzt quasi unsere imaginäre Spinnenkraft Peter Parker mäßig, die uns von Dach zu Dach schwingen lässt? Naja, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so mit Spider-Man vergleichen. Nicht? Also von der Art und Weise her ist es natürlich anders, aber ich finde so vom Gefühl her, dieses runter und dann wuh, nach oben schwingen, das gibt mir schon so ein bisschen Spider-Man-Gefühl. Gerade wenn man so die älteren Spider-Man-Spiele gespielt hat damals. Na, wenn du meinst. Also wir lernen halt einfach von unserem Sidekick, dass wir mit unserem Phone so eine kleine Distanz überbrücken können, indem wir sozusagen so einen kleinen Gleitflug machen. Ich finde es super schwierig, irgendwie den anzuwenden, weil ich drücke die Taste und es passiert nichts gefühlt. Und dann, wenn ich sie gedrückt habe oder drücken konnte, bin ich schon zu weit runtergefallen, als dass ich auf das andere Gebäude noch raufkommen würde. Also zumindest, wenn die Gebäude so fast gleich groß sind, klappt es halt nicht. Also es muss schon, du musst schon von einer, finde ich zumindest, von einer erhöhten Position dann starten, damit das so funktioniert. Es ist schon, ich finde so dieser Gedanke, so die Dächer zu nutzen, dass du darauf rumlaufen kannst, schon irgendwie ganz cool, dass man die Dings erweitern kann, also wo man halt rumlaufen kann. Bei manchen Sachen, wie bei den nächtlichen Kämpfen, stört das mich manchmal aber, weil ich dann da auch noch dran denken muss, du musst ja da auch noch hoch, weil da laufen auch noch Gegner rum. Du musst ja auch gucken, dass die wieder respawnen, das heißt, du musst weit genug, glaube ich, einfach weglaufen von der Stelle, wo man zum Beispiel gerade war, also weiß ich nicht, also und dann mit diesen ganzen Baugerüsten, die habe ich auch alle noch nicht erkundet, den gehe ich meistens aus dem Weg, außer es ist easy, da an die Items zu kommen, an die Schrauben, an die, was auch immer, diese Medaillen während der nächtlichen Kampfgeschichte da. Weil ich habe halt einfach nicht so große Lust, irgendwie in Pokémon zu klettern, weil man kann nicht springen und es macht mir nicht so richtig Spaß einfach. Wo du gerade diese Baugerüste und Itemsucherei ansprichst, da fällt mir was ein, ein Gedanke, den ich schon vorher hatte, den ich jetzt mal hier gerne zum Ausdruck bringen möchte. In den Trailern, da hatte man ja die Zygarde-Zellen und so weiter gesehen in der Stadt und da gab es ja auch verschiedene Spekulationen, dass das Sammeln von den Zygarde-Zellen, ähnlich wie es in Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond der Fall war, dass das wieder so ein Ding wird, dass hier über die gesamte Stadt hinweg Zygarde-Zellen dann zu sammeln sind. Ich bin mal gespannt, ob das noch kommt, denn Stand jetzt ist das nicht der Fall und das überrascht mich tatsächlich sehr, da das ja auch so eine der Hauptspekulationen war im Vorfeld, gerade auf Basis von den Trailern, oh, man sieht da eine Zygarde-Zelle. Deswegen auch im Nachhinein jetzt mit dem tatsächlichen Spielerlebnis auch eine wichtige Erkenntnis mal wieder. Nur weil etwas in einem Trailer so wirkt, heißt es nicht, dass es dann auch so kommt, wie es wirkt. Also die Szenen, die wir da gesehen haben, die sind ja dann mutmaßlich auch anderer Natur. Gesetzt dem Fall, dass da dann, was Zygarde angeht, nichts mehr kommen sollte hinsichtlich Sammelquest. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Mal schauen, vielleicht bekommen wir noch am Ende die große, am Schluss nach der Hauptstory die große Zygarde-Zellen-Sammelquest. Und dann hast du auch Blobby. Ja, Blobby. Ich will doch eigentlich nur das kleine Blobmann-Ding. Mehr will ich nicht. Aber was kommt, was ich leider nicht verhindern kann, sind die Megamanie-Pokémon plus Kampf. Die haben wir jetzt dann alle drei heute auch durchgezogen. Biborbanett und Resladero. Das musst du... Ja. Resladero. Ja, siehst du, ist eigentlich dein Einsatz gewesen vorhin, von wegen ich immer Bibor. Nee, du musst auch ran. Die waren diesmal ein bisschen, wie kann man es ausdrücken, trickier. Naja, also ich fand's, also von der Prämisse her ist es ganz, ganz interessant. Wir haben ja die erste Etappe von diesen drei Megamanie-Raids gemacht gehabt. Und auf diese Muster, die dort vollzogen werden, ne, gibt gewisse Patterns, so eine Drucknova macht der eine, dann schießt der andere irgendwelche Wellen und so. Ne, verschiedene Attacken, die dann in verschiedenen Phasen so bosskampfmäßig dann nacheinander abgespielt werden. Und diese werden dann noch weiter ergänzt durch weitere Pokémon, die hinzukommen, oder im Fall von Banette Kopien von sich selbst, die dann quasi in so einem endlosen Loop immer wieder und wieder bekämpft werden müssen. Von daher ist da schon der Gedanke hinter, dass das dann auch nochmal ein bisschen ein reichhaltigeres Kampferlebnis wird, ein bisschen kreativer, nochmal ein bisschen mit diesen Bosskampfmechaniken gespielt wird. Bei Resladero war es ganz nett und geckig. Bei Bibor war es auch ganz witzig mit den anderen, ne, mit Kukuna und den kleinen Bibor und so weiter, war auch ganz gut. Bei Banette fand ich den Loop aber tatsächlich sehr, sehr zäh und nervig, weil unfassbar viel passiert ist, wo man dann auch das Gefühl hatte, nicht wirklich voranzukommen. Also ne, da ging es uns beiden da ähnlich. Bei Banette war es ja so, dass wir beide nicht wirklich das Gefühl hatten, großartig Mega-Energie aufsammeln zu können, um entsprechende Plus-Attacken zu drücken oder die Mega-Entwicklung zu machen. Ja, das hat alles unglaublich gedauert und das war sehr zäh. Ich weiß auch immer nicht, wie das war. Also das habe ich jetzt auch während des Kampfes nicht richtig herausfinden können, weil es waren ja dann so, ich glaube, so 3 bis 4 oder 5 Banettes gleichzeitig, weiß ich gar nicht mehr. Und ich wusste jetzt nicht, okay, welches muss ich denn jetzt davon angreifen? Ist es theoretisch egal? Weil so gerade zum Schluss nachher, wo wirklich nur noch so ganz wenig KP waren, von Banette übrig waren, wollte ich dann angreifen und irgendwie ging das aber nicht. Und ich war auch froh, dass das vorbei war. Ja, die Mechanik von Mega Banette, die war halt nicht so intuitiv. Interessant fand ich da, dass was nach den Megamanie-Kämpfen passierte, und zwar, dass wir dann entsprechend noch ein bisschen Dialog haben und so. Und bei Bibor, glaube ich, war das, begegnen wir einem Bauarbeiter, der dann auch uns ganz frontal nochmal daran erinnert, also mit seine Gedanken mitteilt quasi, aber uns als Spielende daran erinnert, Moment mal, ne, diese Quasar Corporation, ob da, ne, das, die sagen zwar, dass sie da eifrig an der Lösung arbeiten, die sagen zwar, dass sie den Lebensraum für Menschen und Pokémon harmonisch gestalten wollen, aber ja, die sagen das, ne? Wirklich wissen, tun sie das nicht. Und ich finde diesen kleinen Teaser, und also Stand jetzt wissen wir ja noch nicht, wem wir trauen können, wem wir vertrauen können. Zuvor haben wir den Flordelis gesehen gehabt, also in der Aufnahme zuvor. Spoiler, den sehen wir jetzt auch in dieser Aufnahme auch nochmal wieder, nach einem Megakampf. Der hatte ja auch in seinem letzten Auftritt leichte Zweifel geäußert, auch an AZ. Und möglicherweise können wir auch unserem, ja, Gastgeber AZ in seinem Hotel nicht 100% trauen, obwohl er doch, also wir haben super viele Leute, Stand jetzt, die für uns nicht erkennbar lügen, sondern wirklich auch scheinbar mutmaßlich in einem ehrlichen, guten Interesse, in einem harmonischen Ziel, das sie haben, agieren. Irgendwie fängt jetzt so langsam an, diese ganzen Widersprüchlichkeiten sich aufzutun. Von wegen, okay, ne, die eine Seite sagt irgendwas, was nicht zu der anderen Seite passt, und die andere Seite, die dritte Instanz, sagt dann nochmal was ganz anderes, was den anderen beiden widerspricht. Man hat irgendwie so ein bisschen so ein Dreieckgeflecht des nicht greifbaren Antagonisten, und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ich würde sagen, sie sind alle geheimnisvoll. Ja, ja, so. Ja, total, total. Aber ich habe ja eben schon Flordelis erwähnt, F, wer könnte das sein? Den sehen wir also zunächst, ne, nachdem wir den Kampf gegen Banette gemacht haben, sehen wir zunächst das 10% Zygarde, was uns wieder beobachtet von einem Dach aus. Und dann kommt natürlich Flordelis an, oder F an, gibt auch wieder rätselhafte Worte von sich. Ja, genau, so wie du gesagt hast, erst kommt ja Zygarde an. Das, ich hätte beinahe gesagt, das kläfft einmal vom Dach herunter. und Flordelis sagt sowas wie, ne, wegen im Zusammenhang mit der Megamanie und der Mega-Entwicklung, dass Zygarde keine Mega-Entwicklung durchführen kann Und dass wir, also der Protagonist, dann in der Lage sein wird, diese Schwäche auszugleichen, wenn er halt gewinnt, also auf Rang A ist. Was so viel heißt, für mich zumindest, dass wir wahrscheinlich dieses Pokémon irgendwann noch in unserem Team begrüßen können. Genau, er sagt auch noch, dass es halt sich nach Frieden und Ordnung sehnt und wir ihm halt dabei helfen sollen, können, müssen, wie auch immer. Er redet auch noch von der Detektivin, dass auch die wahren Absichten ja gar nicht kennt von Cicade. Und ich glaube, mehr sagt er dann auch nicht mehr und dann verschwindet er auch schon wieder. Ja, ich finde interessant, dass er hier auch zuvor hatten wir ja spekuliert, dadurch, dass Cicade im selben Atemzug auftauchte in der in dem Abschnitt zuvor, in dem Tagebucheintrag zuvor, wo wir F steht für Freunde, die was unternehmen, wo wir ihm begegnen. Und da hatten wir spekuliert, okay, ne, dadurch, dass Cicade direkt vor ihm steht und sich ihm gegenüber zeigt und so und da auch nicht wegrennt, scheint da irgendwie ein gewisses Band zwischen Flor Delis und Cicade zu existieren, wie auch immer geartet. Und hier wird auch diese Vermutung, die wir hatten, noch weiter von dem, was er sagt, unterstrichen, eben dadurch, dass Flor Delis auftritt als jemand, der von sich selbst sagt, dass er im Vergleich zu anderen, hier in dem Fall Mathieu, die wahren Absichten von Cicade kennt. Und deswegen, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Auflösung von all dem ist. Ich bin gespannt, wer von all den Charakteren, die wir jetzt eingeführt haben, am Ende dann Freund und wer Feind ist. Das wird sehr, sehr spannend. Da bin ich auch echt, das ist, weil ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass AZ böse ist oder Böses im Sinn hat, so in Anführungsstrichen. Bei unserem Herrn F kann ich es einfach schlecht einschätzen, außer dass ich halt sagen würde, auf die auf das, was du letztens gesagt hast, würde ich mich stützen, dass er halt immer so ein bisschen mit Cicade unterwegs ist und Cicade ja, wie ich eben schon gesagt habe, Frieden und Ordnung haben möchte, dass er vielleicht ist es in Pokémon mittlerweile ja auch so. Gab es sicherlich vorher auch schon, aber dass es halt weder gut noch böse gibt. Also dass es so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein Zwischending ist bei dem einen oder anderen, dass er gute Dinge meint, aber das irgendwie böse umsetzt zum Beispiel oder halt genau andersrum, je nachdem. Ist auch egal, ich bin gespannt, wir müssen glaube ich einfach weiterspielen, um das zu erfahren und Eine weitere Sache, die ich ja auch im Vorfeld gesagt hatte, ist, dass diese ganzen Parallelen zwischen F und AZ hier noch weiter unterstrichen werden. Also wir haben ja, ich hatte ja zuvor gesagt gehabt, dass das ganze Auftreten von F, von dem Flor Delis, sehr, sehr ähnlich funktioniert oder sehr, sehr ähnlich anmutet wie AZ in X und Y. Das wird hier, finde ich, auch nochmal unterstrichen, denn dieses, okay, ne, wir haben das Mega-Banett besiegt und dann kommt plötzlich Flor Delis um die Ecke, gibt mysteriöse Worte von sich, die wir Stand jetzt noch nicht einordnen können und verschwindet dann. Genau diese Dinge sind es, die AZ in X und Y gemacht hat. AZ war dieser rastlose Reisende, dieser riesengroße Mann, durch die Weltgeschichte gelaufen ist, durch die Kalos-Region gelaufen ist und der uns als Charakter immer wieder begegnet ist mit seinen verschiedenen kryptischen Botschaften. Und ich finde diese Parallele zwischen Flor Delis und AZ hier sehr interessant, zumal die beiden ja auch blutsverwandt sind. Also Flor Delis ist ja der Nachfahre, der weit, weit, weit entfernte Nachfahre, ne? Der in der Jetztzeit geborene Nachfahre von dem Bruder von AZ. AZ hatte einen Bruder, der Nachkomme dieses Familienstrangs, dieser Blutlinie von dem Bruder von AZ, das ist Flor Delis. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Kann auch, ich hab noch eine andere Theorie. Was ist, wenn das gar nicht Flor Delis ist, sondern wenn das der Bruder von AZ ist? Wenn das nie Flor Delis war, sondern der jetzt einfach wirklich, und das nur so ein 3D-Schach, was Game Freak mit uns spielt, dass wir jetzt glauben, dadurch, dass der Name nicht genannt wird und er nur F heißt und so aussieht wie Flor Delis, dass wir jetzt alle glauben sollen, dass das Flor Delis ist, der diese Explosion seines Labors überlebt hat. Dabei ist das in Wirklichkeit der Bruder, der den Krieg von vor 3000 Jahren ebenfalls überlebt hat und ebenfalls, genauso wie sein Bruder Azet, durch die Weltgeschichte wandert seit 3000 Jahren. Oh Gott, ey. Spekulationen, Theorien, Aluhüte über Aluhüte. Wie viele Aluhüte, du sitzt ja gerade neben mir, wie viele Aluhüte habe ich gerade auf meinem Kopf? Na, mindestens 3000. Für jedes Jahr eins. Ja. Wir haben 3000 Jahre gewartet. Für jedes Jahr ein Aluhut. Ja, nee, aber fernab von den Spekulationen, von Börsenkeksen, Spekulatius, Weihnachtszeit ist noch nicht. Es ist ja erst Oktober, Halloweenzeit und so weiter. Oh, okay, ein Spekulatius reiche ich dir rüber. Knisper, Knase, wer knispert an mein Vasa. In dem Sinne greifen wir mal zu dem Handfesten, weg von den Spekulationen und hin zu dem, was in den Erlebnissen von uns konkret passiert ist. Wie ging es dann weiter nach den Megamanie-Kämpfen? Ja, es geht zurück ins Hotel. Da haben wir dann eine erneute Zusammenkunft unseres Teams. Und da wird nochmal von den anderen auch spekuliert. Ja, es ist ja gut und schön, dass wir diese Megamanie-Pokémon immer wieder aufhalten und aufhalten können. Aber man muss halt das Übel an der Wurzel packen. Ne? Das wird von unserem Sidekick so gesagt. Und ich bin da jetzt auch recht gespannt, inwiefern es da jetzt weitergeht, ob wir dann vielleicht nochmal in die Quasar Corporation gehen. Vielleicht auch mal dort in das Gebäude etwas tiefer reinkommen, weil bis jetzt stehen wir ja immer nur am Eingang. Oder was halt da jetzt noch passiert. Und dann geht es auch schon weiter, dass der nächste Rangkampf ansteht. Rang D würden wir dann sein oder sind wir dann, wenn wir den Kampf gewinnen. Der Kampf findet statt gegen Gavin. Den haben wir schon mal gesehen, das ist dieser Typ von diesem Kampf-Dojo-Gedöns da, die ja auch gegen die Wildsektoren sind. Also die wollen ja auch die Wildsektoren abschaffen. Ja, da hab ich mich dann auch gleich auf den Weg dahin gemacht und du auch, ne? Ja, genau. Wir sind da auch direkt straightforward hin und da tat sich ja dann auch eine weitere Story auf. Es ist auch ganz ulkig gemacht. Also erstmal kämpfen wir gegen eine Person da im Dojo, so ein Mädel, gegen das wir, glaube ich, auch schon vorher gekämpft haben. Und dann kommt der Gavin rein und ruft nach seiner Schwester, die er verzweifelt sucht. Wir haben dann auch erfahren, dass er nicht so gut mit Smartphones umgeht. Ja, scheinbar ist er einfach zu stark, also hat zu viele Muckis und zerquetscht die wahrscheinlich immer. Da gibt es auch einen Fachterm von mir für. Ein Gromomo. Gavin ist ein Gromomo. Ein grobmotorisches Monstrum. Ja, das passt irgendwie. Wobei er ja eigentlich ganz witzig aussieht mit seiner Frisur und die Tasche, die er ja hat, ist ganz niedlich. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, ne, tue sich das dann auch nochmal storytechnisch auf. Wir gehen dann zu Mathieu, zur Detektive, ne? Weil wen sucht man auf, wenn man eine Person sucht? Ne, die meiste Detektivin der Stadt macht ja auch soweit Sinn und dann tut sich da diese ganze Story auf. Wir sind dann der Schwester auf der Spur, gehen dann Hinweisen nach. Letzten Endes treffen wir uns dann auch vorm Rathaus, wo wir dann Personen befragen, die dann da random rumstehen, was ich ultra witzig fand. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand es so witzig. Das ist genau mein Humor. Wir treffen uns da vor dem Rathaus, weil dann wirklich gesagt wurde, ne, die Info bekommen wir von diesem einen Café von den mutmaßlich ebenfalls ehemaligen Team Flair-Mitgliedern, dass da die Person, die Schwester, dabei in der Nähe vom Rathaus war und wie so einen Passanten befragen, ob die irgendwas gesehen haben. Und die haben dann immer so kleine Sprechblasen über dem Kopf, wo man dann so, oh, sie ist verloren, sie ist verschollen. Und dann klickt man die Person an, ja, ich habe meine Uhr verloren. Ja. So, das ist total geil. Oder wo dann steht vermisst und dann irgendwie sowas wie, ich habe meinen Pokémon zu Hause gelassen, hoffentlich vermisst es mich nicht. Wie ich so denke, oh. Das, ich fand's so gut. Es war so gut. Das ist so. Aber was noch mehr ist, dieses ganze Befragen, das führt uns nämlich wieder zu Canary. Ja. Oh, das ist wirklich nervig, weil sie ist genauso wie vorher. Also warum sollte sie auch anders sein, ne? Aber wir müssen auch nochmal gegen sie kämpfen, wo ich mir so denke, boah, Mädel, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja. Das ist wirklich, also Canary ist einer der nervigsten Charaktere im ganzen Spiel, ne? Und dass sie da quasi nochmal rausgepackt wird. Ist aber tatsächlich auch sinnvoll, also wurde sinnvoll eingebaut, schon im Vorfeld, dass die beiden, also die Schwester von ihm und Canary eine Anbindung miteinander haben. Denn die Schwester, die haben wir schon mal gesehen, ohne dass wir aktiv oder ohne dass es aktiv thematisiert wurde, dass es die Schwester ist. Und zwar das Mädel, wie wir dann später erfahren, das Mädel mit dem Skelabra-Hut, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, die hat doch einen Megastein irgendwo. Und genau die ist es dann halt auch. Und dass sie halt schon so subtil vorher eingeführt wurde, fand ich doch cool. Das fand ich auch klasse, ja. Das hat richtig gut gepasst. Und dass sie Canary auch quasi privat kennt. Die zocken wohl ab und zu mal zusammen. Das ist auch ganz, ganz süß, finde ich, eingebaut worden. Dass diese Charaktere untereinander sich auch dann irgendwie kennen und eine Beziehung zueinander haben. Das ist schon, finde ich, ganz smart gemacht. Ja, wie geht's dann weiter? Dann, also Ken... in den Untergrund, da sind wir noch nicht. Bevor wir in die Kanalisation, in den Untergrund gehen, müssen wir dann noch, also wir erfahren dann von Canary, dass wir da irgendwie zu diesem Springbrunnen müssen, ne? Das war ganz, ganz schwierig. Es ging irgendwie darum, dass sie, also seine Schwester heißt ja Gwen, dass Gwen an einen Ort möchte, der außerhalb dieser Dimension liegt, irgendwas mit XYZ-Achsen. Und dann geht es noch darum, dass sie an einem Ort ist, wo, also der Hinweis war irgendwas mit das Pokémon, was sie hat, unterliegt, glaube ich, den Attacken dieses Pokémons. Und dahin, dahingehend mussten wir quasi raten. Wir hatten eine Option von 4 oder 5 verschiedenen, glaube ich, Brunnen und mussten dann laut Typ bestimmen, welcher Brunnen jetzt derjenige ist, den wir suchen müssen. Aber theoretisch kann man sich doch einfach durchklicken, wenn man es nicht weiß. Und dann wird einem das auch gesagt, dass welcher der richtige ist. Am Wummerbrunnen angekommen haben wir dann diese Geschichte mit den X- und Y- und Z-Achsen. Und ich finde das so cool, dass das aufgemacht wurde. Dass das überall, weil das ist eine Referenz auf einer Metaebene. Wir haben Pokémon X und Y und das ausbleibende Pokémon Z von damals. Und die offizielle Begründung, das war sogar die offizielle Begründung, warum diese Spiele X und Y hießen und der damals geplante Z-Teil auch Z heißen sollte, liegt daran, dass das die ersten 3D-Spiele der Hauptreihe waren. Die ersten 3D-Spiele innerhalb der Hauptreihe, vorher hatten wir Generation 5, das war noch pixelbasiert und das war vollständig 3D. Und um diesen Umstand zu referenzieren, ne, X, Y, Z, das sind quasi die räumlichen Koordinaten für alles, was dreidimensional funktioniert. Diese X, Y, Z-Achse ist quasi diese Komponente, die Objekte in das Dreidimensionale hineinführt. Und ich finde das schön, dass hier in der Rückkehr von Pokémon Z, in Anführungszeichen, wie hier diese Referenz auf die X-, Y- und Z-Achse haben. Ich wusste nicht genau, wie ich das zu deuten hatte. Deine Erklärung hat mir jetzt auch nochmal geholfen. Aber dass das irgendwie auch quasi mit den Spielen da irgendwie zu tun hat, das leuchtete mir auch schon irgendwie ein. Es war trotzdem ein bisschen komplizierter, fand ich, die Erklärung und dann überhaupt die weitere Geschichte. Also es geht halt darum, dass wir dann in die Kanalisation müssen und aber wir müssen halt vorher irgendwie das Wasser aus diesem Teich oder Brunnen-Dings gedöns da kriegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil der Brunnen, der stand ja so erhöht oberhalb. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber wir mussten den Brunnen einfrieren, also abschalten, damit das Wasser unten wegläuft und wir da in diese Kanalisation irgendwie reinkommen. Ich weiß nicht, für mich war es irgendwie nicht so ganz sinnig, aber ist auch egal, es hat funktioniert und ja, dann ging es halt ab in die Kanalisation. Ja, es ist, also innerhalb der Kanalisation, da tat sich mir das nächste große Aha auf. Ne? Im Vorfeld wurde ja auch groß und breit und wild spekuliert, das spielt ja nur in einer Stadt, aber Moment mal, was ist, wenn, ne, Illumina City basiert ja auf Paris und Paris hat ja wahnsinnig große und alte und kompliziert verwinkelte Katakomben. Es sind riesengroße Katakomben unter der Stadt Paris. Was ist, wenn wir damit ja kein Problem haben, dass es nur in einer Stadt spielt, platztechnisch von den Kapazitäten her, weil wir uns dann quasi in den Untergrund hineinbewegen, in die Kanalisation, in die Katakomben hineinbewegen. Und dass wir das dann tatsächlich im Spiel tun, das fand ich sehr, sehr cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Also auch wenn es offensichtlich auf der Hand liegt, dass das ein Faktor im Spiel ist, hatte ich dieses ganze Ding mit, oh ja, das Spiel wird sich dann auch teilweise in der Kanalisation, in den Katakomben von Illumina City abspielen und da wird es dann runtergehen und vielleicht noch mehrere Level runter oder so. Was es jetzt hier auch nicht tut, das ist ja wirklich quasi nur ein Gebiet letzten Endes. Das ist jetzt nicht großartig kompliziert oder großartig verwinkelt, aber es ist halt da. Und damit habe ich halt an der Stelle nicht gerechnet, dass sich das dann doch so bewahrheitet, zumindest in einer gewissen Light-Form. Ich hätte auch drauf verzichten können. Du mochtest die Katakomben nicht? Ich fand das jetzt nicht so schön da unten. Das war so, auch wenn ich es nicht spüren kann, aber so kalt und nass. Da wird einem selber ganz kalt, ne? Aber die ganze Geschichte dort unten, ne? Wir haben FM getroffen, FM fangen können. Wir haben ein Klefki, wie heißt es auf Deutsch? Klavion, genau. Klavion haben wir getroffen, was dann auch in die Story eingewoben wird. Ne? Wir gehen dann mit der Meisterdetektivin und mit dem Muskelmann, mit dem Gromomo, gehen wir dann da hin und da ist dann eine Tür verschlossen und ist auch ganz witzig das gemacht. Ich ne? fand das richtig doof, weißt du, da ist so eine fette Tür mit so einem dicken Schloss. Du musst dich als Charakter hinstellen, musst dir alles angucken, das Schloss, das Material, die Türangeln sozusagen oder von dem Gitter, wo das halt so drin hängt an den Seiten und dann kommst du so zum Schluss, ja, ist halt ganz normal. Ich dachte mir so, ja, warum habe ich mir das jetzt alles angeguckt, warum habe ich mir das jetzt alles durchgelesen, hätte ich das auch durchskippen können. Dann ging es darum, okay, dann muss ja irgendwo einen Schlüssel geben. Dann kam so hinter uns, stand oder flog dann durch Zufall wahrscheinlich eher in so ein Klavion, so ein süßes kleines. Dann hieß es, ja, fange es, weil das hat bestimmt den Schlüssel. Im Endeffekt hat es den Schlüssel nicht und dieser blöde Gavin boxt dieses Tor einfach um, dachte ich mir so, ja, das hättest du aber auch gleich machen können. Ich fand's großartig. Das ist genau mein Humor. So, wir gehen jeden Winkel durch und am Ende ist es dann die allerstumpfeste und dummste und lächerlichste und albernste Auflösung überhaupt. Ich fand's absolut großartig. Also dieses Spiel trifft genau mein Humornerv, mein Humorzentrum. Ja, und weiter geht's in den nächsten Raum. Also es dauert immer so ein Weilchen, bis man sich da durchkämpft. Ne? Die Gänge, die zweigen auch überall mal ab, führen dann aber meistens natürlich in Sackgassen. Dann kommen wir in so einen großen Raum, der scheinbar eine Sackgasse ist. Wir hatten gesehen vorher so einen leichten Glimpse von dem Skelabra. Deswegen ist unsere Truppe da hinterher. Und dann hieß es halt, dass man den Raum untersuchen muss. Da sind halt verschiedene, ich weiß gar nicht, was das alles war, Stromkästen, Kisten und irgendwelche Rohre. Aber da ist halt überall nichts. Und dann im Endeffekt geht man zu dem Charakteren zurück und es kommt zu so einer Szene, wo sie halt sprechen und dieser Gavin, der regt sich dann auf, wird dann wütend und will dann quasi einfach so durch die Wand und haut dann mehr oder weniger quasi genau in die richtige Wand. Es gibt da nämlich eine Wand, die gar keine Wand ist, sondern erschaffen, durch die wir dann einfach hindurchgehen können. Und wenn alle durch sind, dann verschwindet diese Wand nachher auch. Also es ist quasi so ein Trugbild. Ja. Ja, genau. Und dann nachher kommen wir endlich zu dem Raum, wo dann auch seine Schwester ist. Das fand ich wiederum sehr schwach. Also ich habe ja eben diese Dummheit und Stumpfheit der Auflösung sehr, sehr gelobt mit dem Tor. Aber hier fand ich das irgendwie dann doch zu plump, dass er dann ja, zufällig genau die Trugbildwand einschlagen will. Ich hätte wirklich sehr, sehr gefeiert, wenn er probiert hätte, eine normale feste Wand hier in den Katakomben und dann dadurch irgendwie ein Haus ins Wanken kommt oder so einschlägt. Willst du etwa, dass die Baufirma noch mehr zu tun hat, wenn sie ganze Häuser wieder aufbauen muss? Illumina City, die Arbeit ist immer da. Ne? Aber ja, da haben wir dann die, wie hieß sie, wie hieß die Schwester? Gwyn. Das ist unser Gwyn. Gwyn. Auf jeden Fall wartet sie da und wir erfahren dann auch in dem Dialog, dass sie da halt auch absichtlich weggegangen ist. Also es wird so ein bisschen vermutet von den Charakteren, ja, sie wurde entführt und so weiter, jemand hält sie hier versteckt. Das wird nur von ihrem Bruder. Nur von ihrem Bruder wird das vermutet, weil wir als Hauptcharakter und hier unsere Detektive, wir sind natürlich ein bisschen schlauer und wussten, dass sie freiwillig hier ist. Ja, und warum ist sie freiwillig hier, wenn du dir schon so das Ruder schnappst? Weil ihr Bruder ja auf den Sack geht. weil er ständig die Arbeit an ihr hängen lässt und das mit den Smart Rotoms nicht hinbekommt. Es ist immer, also sie ist immer dafür verantwortlich, dass wenn er aufsteigt vom ZA Royal Turnier gedöns, dass er dann irgendwelche also zu laut ist oder zu viel vielleicht auch kaputt macht oder so und dass sie dann herzitiert wird und das dann regeln muss und sich quasi dafür entschuldigen muss. Und da hat sie halt einfach keine Lust mehr. So. Ja, das wurde uns aber auch erst erzählt, nachdem wir gegen sie gekämpft haben und ihr mega Klavion. Gott, ich vergesse es. Skelabra, mein Gott, ich bin schon total durcheinander jetzt mit den ganzen Namen hier nach ihrem, mit ihrem Mega-Skelabra, was übrigens sehr cool aussieht, so ein dicker, fetter Ultra-Kronleuchter, genau. Genau, und dann erzählt sie das halt alles und dann bin ich auch ganz froh, weil danach geht es dann wieder raus aus den Katakomben oder Gullideckel wahrscheinlich dann so. Ja, danach geht es dann weiter mit dem Kampf gegen ihren Bruder. Ne? Wir haben noch so ein bisschen abschließenden Talk mit ihm. Der Kampf, ne? Also er hat dann ein, oh Gott, wie heißt das Pokémon? Wie heißt das Tier? King, was habe ich denn da gekämpft? Ja, den kleinen Oskalar. Wie heißt denn das? Oskalar? Ja. Welchen denn? Was ist denn für ein kleiner Mini-Pups? Ja, Legios. Ach ja. So. Genau. Ein Pokémon aus der Galar-Region, das ist das, ich glaube, erste Pokémon aus der Galar-Region, was wir hier auch so aktiv sehen, meine ich. Also, ne, kann auch sein, dass ich mich irre, aber auf jeden Fall ist es das erste und ich glaube auch bisher einzige Galar-Pokémon, was eine Mega-Entwicklung bekommen hat, was ich auch unfassbar krass finde. Da kommen dann diese kleinen Legios-Teile, diese kleinen Legios-Läufer, die bilden dann einen Körper, einen Legionär. Mit, ich glaube, Schild oder so Lanze oder so? Ja, mit Lanze, glaube ich. Ja, ne? Ja. Ich habe es leider diesmal, das habe ich leider nicht fotografiert. Den Kronleuchter habe ich fotografiert, also einen Screenshot gemacht, aber bei dem leider nicht, das habe ich vergessen. Aber ich muss auch gestehen, ich war ganz froh, als der Kampf vorbei war, weil tatsächlich hat er irgendwie so gefühlt eins meiner Pokémon nach dem nächsten dahingerafft tatsächlich. Das war. Ich hatte nachher nur noch zwei Stück übrig, aber ich war auch so ein bisschen AFK mit dem Gehirn irgendwie zu dem Zeitpunkt, weil ich auch gar keinen Bock hatte, mehr zu kämpfen. Das ist übrigens noch so eine Sache, an die ich gedacht hatte, als ich heute Morgen im Bett lag. Man hat ja diese fehlende Interaktion mit dem Pokémon. Das Einzige, was man hier die ganze Zeit macht, ist kämpfen, kämpfen, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Für mich, also wenn es jetzt Pokémon wirklich geben würde, wäre ich tatsächlich aber niemand, der die ganze Zeit kämpfen wollen würde. Ich möchte auch andere Dinge mit meinen Pokémon erleben und das finde ich hier irgendwie so schade. Vielleicht ist es einfach dieser Ausgleich, der fehlt, ne? Diese Interaktion, die man nicht hat. Aber man ist ja ständig eigentlich nur am Kämpfen. So, man rennt, selbst bei den Nebenmissionen gibt es einige Missionen, wo man halt einfach nur kämpfen muss oder zumindest eine Attacke einsetzen muss. Und das finde ich halt so ein bisschen, das nervt mich so ein bisschen. Deswegen, zum einen finde ich es schade, dass wir so viele Buchstaben bei dem ZA Royal Turnier übersprungen haben. Zum anderen finde ich es aber auch sehr, sehr gut, weil ich keine Lust hatte, da diese Kämpfe dann auch noch zu machen. Also von daher, wie gesagt, war ich ganz froh, als der Kampf gegen Gavin dann auch vorbei war und als wir dann wieder im Hotel waren. Hotel ist immer so ein bisschen, okay, jetzt kannst du entspannen, jetzt kannst du dich hinlegen und eine Runde schlafen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber ich finde gerade, was so die Quests angeht, die ich auch teilweise dann bei dir gesehen habe, also bei den Quests, da hänge ich ein bisschen hinterher, die mache ich nicht so, also die Nebenquests, die mache ich nicht so eifrig wie du, zumindest habe ich den Eindruck, dass ich die nicht so eifrig mache wie du. Und da sind ja auch einige dabei, die wirklich sehr, sehr süß sind, ne? über die Suche nach den Pupans und so weiter, darüber haben wir schon gesprochen. Also ich glaube, dass da halt auch über die Nebenquests noch weitere Interaktionen möglich sind, ist natürlich schade trotzdem, ne, dass die Interaktion mit dem Pokémon-Team sich dann doch sehr stark in Grenzen hält. Ne. Gerade auch gerade im Kontext von X und Y, was ja mit, wie hieß es damals, Pokémon Ami, ich weiß es nicht mehr, wo man dann auch die Pokémon füttern konnte und so und streicheln konnte, wo das halt sehr, sehr stark im Vordergrund stand, dass hier wirklich bisher gar nichts in der Richtung kommt. Aber mal schauen, vielleicht kommt was im DLC, vielleicht kommt was nach Beenden der Hauptstory, dass man dann noch irgendwie einen Modus freischaltet oder so, wo man dann mit den Pokémon spielen und streicheln kann, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil warum sollte man das im Postgame locken? Naja, Anyways, auf jeden Fall sind wir nach dem Kampf gegen den unsäglichen Gromomo, Kevin hätte ich fast gesagt, Gavin. Kevin der Gavin. Ey, der hat ja aber auch Spitznamen jetzt heute abbekommen in dem Eintrag. Gromomo, Kevin. Was noch? Was kommt als nächstes? Als nächstes sind wir wieder im Hotel. Du konntest entspannen, du konntest dich entspannt zurücklehnen. Und wir haben dann nochmal den Tag rekapituliert. Wir haben dann auch nochmal so ein bisschen unser leckeres Croissant-Curry gegessen. Aber es gibt auch nichts anderes hier, ne? Es ist so schlimm. Die essen wirklich, genau das dachte ich mir jetzt auch an dem Punkt. Wirklich exakt mein Gedanke. Die essen ja wirklich, also es ist ja nicht nur so, dass das irgendwie eine spezielle Art ist, irgendwie ein spezielles Gericht, sondern dieses spezielle Gericht wird ständig gegessen. Also keine Ahnung, inzwischen müssten die ja eigentlich bei dem Kaloriengehalt aussehen wie Rainer Kallmund, aber also keine Ahnung. Vor allen Dingen, ich würde nach dem dritten Mal würde ich wahrscheinlich im Strahl auch schon kotzen nachher. Aber auch bei Kaelin, ne, der isst ja immer sein Sandwich. Gefühlt ist da aber auch gar nichts drauf, ist jetzt auch nicht so nahrhaft. Ja, also ich glaube, die Küche von AZ, die Küche im Hotel Z, die hat nicht so viel zu bieten. Also da wird ja nicht mal ein Apfel hingelegt, nicht mal eine Banane, nicht mal eine Sananabeere. Nee, kein Obst, kein Gemüse, nicht gesund. Es ist kein Obst im Haus, Aber da sehen wir schon so einen kleinen Teaser auf das, was uns jetzt erwarten wird. Nämlich bekommt Alton bzw. Zita bekommen einen Anruf von oder eine Meldung aufs Handy von irgendwas oder irgendwem. Genau spezifiziert wird das nicht. Das wird ein bisschen aufgegriffen hinsichtlich dessen, was dann danach noch kommt am nächsten Tage. Da wird er nämlich schon in den Trailern angeteaster Part erstmalig groß erwähnt innerhalb der Hauptstory, den wir bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich vermisst hatten. Du hattest, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode angesprochen, Moment, von dem anderen Kram, da haben wir noch gar nichts gehört. Ja, und zwar der Corossio-Clan. Ist das richtig ausgesprochen? Würde ich auch so aussprechen, ja. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, welchen Charakter ich dazu zählen kann. Ich habe von dem vorher ja auch noch gar nichts gehört. Also ich wusste gar nicht, dass es so diesen Clan gibt oder ich habe es einfach wieder vergessen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich gehe dem Ganzen jetzt auf der Spur zusammen mit Duro und Kaelin. Die sind nämlich auch dabei. Alton fehlt nämlich. Und dann wird nämlich darüber gesprochen, dass er sich von diesem Clan wohl Geld geliehen hat für die Werbeanzeigen oder für das Machen der Werbung für das Hotel Z. Und das ist schon ein bisschen gruselig, ne? Weil dann kommt gleich ein Anruf von Fragezeichen und da heißt es dann, ne, bist du hier nicht die und die? Und ja, hier, ich bin vom Corossio-Clan und ich möchte, dass du zu mir kommst, weil es gibt da ein bisschen Probleme. Ich weiß gar nicht, ob die das so genau sagen, aber der Alton schuldet uns noch Geld, so in dem Sinne. Und dachte ich mir auch so, sind hier irgendwo Wanzen versteckt? Oder warum ruft ihr jetzt genau in dem Moment an? Ah. Aber ja, genau. Und ich, also da freue ich mich jetzt irgendwie schon auf diese Mission, weil ich will wissen, wo die sind, warum ich da bisher noch nichts gesehen habe von und ob das eben der Charakter ist, den ich so vermisse im Game. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt, aber ist auch egal. Ich glaube, Ravan oder wie sie. Ja, genau. Und wer da vielleicht noch so drin steckt und wie viel Geld wir jetzt für Alton bezahlen müssen, blechen müssen. Ich hoffe, dass ich ihn dann losschicken kann, dass er mir das Geld wieder besorgt in den nächtlichen Kämpfen. Ja, ja, also ja, mal gucken, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, ich weiß, welchen Charakter du meinst, welchen Charakter du vermisst. Und das ist, ich glaube, der Charakter namens Ravan. Und der hat ja auch so ein, wurde ja auch hier mit diesem Corossio-Clan oder wie das hieß, wurde ja auch vermarktet, wurde ja auch im Marketing entsprechend eingeleitet. Und von dem und seinen Clan-Leuten haben wir noch gar nichts gesehen, die so ein bisschen so Yakuza-mäßig, so wie die Yakuza auftreten. Und bei denen, da bin ich auch mal sehr gespannt, falls die das jetzt sind, falls es da um diesen Charakter geht. Bei dem Charakter konkret, bei diesem, ich glaube, er hieß Ravan, war es so, dass ich vermutet hatte, dass der irgendwie in einer Verwandtschaft steht zu Hanna und Jo. Deswegen bin ich mal gespannt. Ne? Hanna und Jo aus dem DLC von Karmesin Purpur, deren Eltern wir nicht kennen. sondern in deren Großeltern in der Kitakami-Provinz. Da bin ich mal sehr gespannt, ob es hier Referenzen gibt auf Kitakami, jetzt was diesen Clan angeht, respektive nochmal direktere Referenzen auf mögliche Kinder oder mögliche jüngere Geschwister von dem Ravan oder wie er hieß. Da hoffe ich mal sehr auf engmaschige Verzahnungen mit dem Rest der Pokémon-Welt. Ja. Mit diesem Ja freuen wir uns auf das, was vor uns liegt. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüssi.